Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Wir schreiben immer noch das Jahr 2017. Unsere kritisch-melancholischen Revolutionsfestspiele gehen in die vierte Runde. Und heute wird es richtig ernüchternd. Wir beschäftigen uns einmal mehr mit der Oktoberrevolution und was daraus wurde. Heute das große Entlarven. Wann wurd's widerlich? Die Oktoberrevolution hatte den Bolschewiken die Macht in der Sowjetunion gebracht, sonst nichts. Dies schreibt der Historiker Eric Hobsbawm in seinem Standardwerk über die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, das Zeitalter der Extreme. Weiter schreibt er, Macht war das einzige Instrument, das sie einsetzen konnten, um die Gesellschaft zu verändern. Drei Beiträge haben wir heute im Programm. Als erstes Oktoberrevolution 1917, großer Aufbruch und tiefer Fall. Menschen auf der ganzen Welt schöpften Hoffnung, als die Oktoberrevolution 1917 versprach, eine ganz neue Gesellschaft aufzubauen. Doch binnen weniger Jahre wurde aus Hoffnung Horror. Boris Marlow und Jan Maas über den Niedergang der russischen Revolution. Ungefähr eine halbe Stunde wird das dauern. Danach 40 Minuten von Olaf Kistenmacher, der über die Moskauer Prozesse 1936 bis 38 schreibt und über den Antisemitismus in der Sowjetunion. Zum Teufel mit Stalin. Und in der letzten Dreiviertelstunde ein Beitrag vom Schweizer Arbeiterarzt Fritz Brubacher. Nicht der Bürokrat, sondern der Proletenparvenu hat die Revolution verraten. Im Jahr 1917 stürzten Arbeiter, Bauern und Soldaten die seit 450 Jahren despotisch herrschende Zarenmonarchie und beendeten die russische Beteiligung am Ersten Weltkrieg. Sie gründeten im ganzen Land Räte, Sowjets, verteilten das Land der Großgrundbesitzer unter den Bauern und nahmen die Fabriken und Betriebe unter ihre demokratische Kontrolle. In der Armee wählten die Soldaten nun ihre Offiziere. Eine neue Regierung, der Rat der Volksbeauftragten, wurde gebildet. Die Bolschewiki, die spätere kommunistische Partei, hatte darin die Mehrheit. Lenin war ihr Vorsitzender. Diese Regierung ergriff zahlreiche Maßnahmen, die teilweise noch heute in vielen Ländern unerreicht sind. So zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Sie stärkte die Rechte der Frauen und der Homosexuellen sowie die aller nationalen und religiösen Minderheiten. Russland erfuhr eine ungeheure kulturelle Blüte. Textilarbeiterinnen gingen an die Universitäten, Soldaten besuchten die Theater und Bauern aus der Provinz lasen die klassische Literatur. Die Kunst der russischen Avantgarde erlebte ihren Höhepunkt und das junge Medium Kino einen ersten Aufschwung. Selten gab es in einem Land einen solch umfassenden gesellschaftlichen Aufbruch wie in Russland nach der Oktoberrevolution 1917. Das Land, das kurz zuvor noch in ganz Europa als Hort der Reaktion galt und das wirtschaftlich weit hinter Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien zurücklag, wurde binnen kürzester Zeit zu einer der freiesten Gesellschaften der Welt. Dieser Aufbruch währte allerdings nicht lange. Ab Ende der 20er Jahre entwickelte sich die junge Sowjetunion, wie sich das nachrevolutionäre Russland nannte, in ein Schreckensregime. Unter dem Diktator Josef Stalin wurden Millionen Menschen verfolgt in Lager gesteckt und getötet. Es musste nicht zwangsläufig so kommen. Russland war ein wirtschaftlich rückständiges Land. Daher betrachteten die Bolschewiki den Umsturz in Russland immer als Teil einer internationalen Erhebung. Nur mit Hilfe der Arbeiter in anderen, industriell weiterentwickelten Ländern, würde die russische Revolution überleben und eine neue Gesellschaft aufgebaut werden können. Lenin meinte beispielsweise 1918: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Endsieg unserer Revolution eine hoffnungslose Sache wäre, wenn sie allein bliebe, wenn es in den anderen Ländern keine revolutionäre Bewegung gäbe. Unsere Rettung aus all diesen Schwierigkeiten ist, wie gesagt, die Revolution in ganz Europa. Eine Zeit lang schien es so, als ob sich die Revolution tatsächlich ausbreiten würde. Anfang 1919 beschrieb der britische Premierminister Lloyd George die Stimmung auf dem Kontinent folgendermaßen: Ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Die Arbeiter sind nicht nur von einem tiefen Gefühl der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen, wie sie vor dem Krieg bestanden, ergriffen, sondern von Groll und Empörung. Die ganze bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung wird von der Masse der Bevölkerung von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. In der Tat erfasste in den Jahren zwischen 1917 und 1920 eine Welle revolutionärer Erhebungen den Kontinent. Das Deutsche Kaiserreich brach zusammen und die Habsburger Monarchie in Österreich-Ungarn zerfiel. Bayern und Ungarn wurden für kurze Zeit Räterepubliken. Frankreich wurde von einer Reihe großer Antikriegsproteste und Streiks erschüttert. Italien schien nach den von massenhaften Fabrikbesetzungen geprägten zwei roten Jahren 1919-20 kurz vor einer Revolution zu stehen. Und in Spanien ging die Zeit von 1918 bis 20 aufgrund der Massenstreiks und Landbesetzungen als die drei bolschewistischen Jahre in die Geschichte ein. Letztendlich waren die Bewegungen in keinem Land erfolgreich. Russland blieb erst einmal isoliert. Hinzu kam, dass das Land durch den Bürgerkrieg zerstört war. Dieser war 1918 von ehemaligen zaristischen Generälen mit Unterstützung von 14 ausländischen Armeen, darunter die der USA, Japans und Deutschlands, gegen die Revolution begonnen worden. General Kornilow formulierte ihr Ziel: Selbst wenn wir halb Russland niederbrennen und das Blut von 3/4 der Bevölkerung vergießen müssen, wir werden es tun, wenn es zu Russlands Rettung notwendig sein sollte. Die Rote Armee, in der die Anhänger der Revolution kämpften, konnte zwar letztendlich gegen die Weiße Armee der Generäle gewinnen, aber der Preis war hoch. Russland, das schon enorm unter den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs zu leiden hatte, beklagte weitere Millionen Tote durch Hunger und Krieg. Das Land lag wirtschaftlich am Boden. 1921 betrug die Industrieproduktion nur noch 12-16% des Vorkriegsstandes. Hinzu kam die Inflation. Ende 1920 waren die Löhne zwar auf das 400-fache des Niveaus von 1913 gestiegen, im gleichen Zeitraum hatten sich die Preise aber um das 7500-fache erhöht, bis zum Juli 21 sogar um das 75000-fache. Viele Menschen flohen daher aus den Städten, verkauften ihr Eigentum, stahlen oder stellten in Heimarbeit Dinge her, die sie auf dem Land gegen Nahrung tauschen konnten. Tod, Abwanderung aufs Land und Verelendung der Bevölkerung führten dazu, dass sich die Arbeiterklasse, die Klasse, die formal die Macht ausübte, radikal dezimierte. So war 1921 die Zahl der beschäftigten Arbeiter auf die Hälfte des ohnehin niedrigen Vorkriegsstands zurückgegangen. Lenin merkte damals an, dass das Proletariat bei uns durch den Krieg und die furchtbare Verwüstung und Zerrüttung deklassiert, das heißt aus seinem Klassengleise geworfen ist. Es habe aufgehört, als Klasse zu existieren. Soweit die Fabriken und Werke stillgelegt sind, ist das Proletariat verschwunden. Es wurde wohl manchmal der Form nach als Proletariat gerechnet, aber es hatte keine ökonomischen Wurzeln. Die Regierung versuchte diese Entwicklung 1921 durch die Einführung der neuen ökonomischen Politik entgegenzuwirken. Mit dem Ziel, die völlig zusammengebrochene Wirtschaft anzukurbeln, ließ sie eine begrenzte Form der Marktwirtschaft wieder zu. Diese Maßnahme war zwar lediglich als Übergangslösung angelegt, aber sie entfernte Russland zwangsläufig von den Idealen der Oktoberrevolution. Die demokratische und geplante Kontrolle der gesamten Wirtschaft durch die Arbeiter und Bauern trat in den Hintergrund. So wurden die Kompetenzen der Fabrikleitungen erweitert und die Entlohnung der Arbeiter geschah leistungsbezogener als vorher. Nicht nur zahlenmäßig reduzierte sich während des Bürgerkriegs die soziale Basis der Revolution. Unbeliebte Maßnahmen wie die Getreidebeschlagnahmungen, Arbeitszwang, der Rote Terror und die Niederschlagung des Matrosenaufstands in Kronstadt während des Bürgerkrieges führten dazu, dass der Rückhalt der Bolschewiki in der Bevölkerung drastisch zurückging. Deswegen griffen die neuen Machthaber auf Zwangsmaßnahmen zurück. Im Zuge dessen erhöhte sich das gesellschaftliche Gewicht der Staatsbürokratie, der Armee und der Geheimpolizei Tscheka. Alle drei Gruppen hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass der Bürgerkrieg gewonnen wurde. Aber genauso trugen sie nun dazu bei, dass sich das revolutionäre Russland mehr und mehr in einen autoritären Staat verwandelte. Der Staat befand sich in den Händen einer Partei mit sozialistischer Zielsetzung, aber die äußeren Umstände machten auch vor dieser nicht Halt. Um die Funktionsfähigkeit des Regierungsapparates auch nach dem Krieg aufrechtzuerhalten, holten die Bolschewiki Angehörige der alten zaristischen Bürokratie zurück in den Staatsdienst. Der französische Historiker Jean-Jacques Marie schreibt: Zehntausende ehemalige zaristische Beamte, einstige Mitglieder antibolschewistischer Parteien, demobilisierte Offiziere, mittlere Parteikader, die im Verlauf des Bürgerkriegs in Führungspositionen aufgerückt waren, bildeten nun das Skelett des wuchernden Apparats. Ähnliche Vorgänge ließen sich auch in der Partei beobachten. Gut die Hälfte der alten Bolschewiki, die bereits vor der Oktoberrevolution aktiv gewesen waren, starb im Bürgerkrieg. Hierzu Marie: Die kämpferischsten Elemente bildeten im Frühjahr 1918 das Gerüst der Roten Armee und verstreuten sich an alle Fronten. Die meisten von ihnen sind nicht mehr zurückgekehrt. Typhus, Ruhr und spanische Grippe haben tausende andere dahingerafft. Zwei Drittel der neuen Parteimitglieder aus den Jahren 1917 bis 1920 waren bäuerlicher Herkunft. Für ihren Beitritt zur Partei hatten sie unterschiedliche Motive. Bei vielen drückte er die Zustimmung zur Politik der Kommunisten aus. Nicht unerheblich war aber auch der Teil derjenigen, die der Partei wegen der Vorteile beigetreten waren, die ihnen die Mitgliedschaft einbrachte. Diese erhöhte nicht nur die Chance auf eine Anstellung in Partei oder Staatsapparat, sondern war zudem ein sicherer Weg in der Sowjetbürokratie aufzusteigen. Dies belegt ein Blick auf die Sozialstruktur. Zum Ende des Bürgerkriegs arbeiteten nur noch 10% der Mitglieder in einer Fabrik, jedoch 60% für die Regierung oder die Partei. In der Partei war die Zahl der Festangestellten zwischen 1920 und 1922 von 150 auf 15.000 angestiegen, hatte sich also verhundertfacht. Ein Viertel der Parteimitglieder aus der Bürgerkriegszeit, die höhere Verwaltungsposten innehatten, war über eine andere Partei zu den Kommunisten gekommen. Die Dezimierung der Arbeiterklasse, gepaart mit der Wiedereinführung marktwirtschaftlicher Produktionsweisen, ließ unweigerlich den politischen Einfluss der Arbeiter, der formal herrschenden Klasse, schwinden. Immer mehr ging die Macht von den demokratisch gewählten Arbeiterorganen an kommunistische Parteifunktionäre über. Mehr und mehr verschmolz der Parteiapparat mit dem Staatsapparat. Die neue Parteibürokratie begann, sich in eine eigenständige Gesellschaftsschicht mit eigenen Interessen zu entwickeln. Diese Problematik wurde von einigen führenden Kommunisten durchaus erkannt. Lenin beschrieb Ende 1922 den Staatsapparat etwa als ein bürgerlich-zaristisches Gemisch, das uns in Wirklichkeit durch und durch fremd ist. Auch Trotzki prangerte heftig an, was er den verdammten Sowjetbürokraten nannte. Dieser sei auf seinen neuen Posten scharf und hinge an ihm wegen seiner Vorrechte, die er verleiht. Er warnte: Das ist die wahrhafte Bedrohung für die kommunistische Revolution. Er sollte Recht behalten. Nach Lenins Tod im Jahr 1924 kam es zu einer Reihe von Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen Partei. Stalin, mittlerweile ihr Generalsekretär, hatte die Theorie des Sozialismus in einem Land entwickelt. Entgegen allen früheren internationalistischen Ansichten der Kommunisten argumentierte er nun, dass es möglich sei, den russischen Sozialismus sehr wohl im nationalen Rahmen zu verwirklichen. Gegen diese Theorie gründete sich im Frühjahr 1926 die Vereinigte Opposition. Diese Fraktion vertrat weiterhin den Standpunkt, dass sich die Revolution international ausbreiten müsse. Zudem kritisierte sie den Bürokratismus in Staat und Partei, forderte eine Stärkung der Arbeiterdemokratie und eine die soziale Lage der Bevölkerung verbessernde Industrialisierung. Die theoretischen Köpfe der Opposition waren mit Leo Trotzki, Grigori Sinowjew und Leo Kamenjew bekannte Vertreter der kommunistischen Partei. Trotzki hatte während des Bürgerkriegs als Volkskommissar die Rote Armee kommandiert. Sinowjew stand dem einflussreichen Leningrader Sowjet und der kommunistischen Internationale vor. Und Kamenjew war stellvertretender Vorsitzender des Rats der Volkskommissare. Sie konnten beinahe alle alten Bolschewiki, die zur Zeit der Revolution eine führende Rolle in der Partei gespielt hatten, für die Opposition gewinnen, so zum Beispiel Karl Radek oder Lenins Witwe Nadeschda Krupskaja. Insgesamt schlossen sich mehrere tausend Parteimitglieder der Fraktion an. Trotz alledem gewann Ende der 1920er Jahre der Stalin-Flügel die innerparteiliche Auseinandersetzung. Die Mitglieder der Opposition wurden aus allen einflussreichen Posten entfernt und, wie etwa Trotzki, ins Exil geschickt. Oder sie kapitulierten vor Stalin, wie beispielsweise Sinowjew. Bei dem Fraktionskampf handelte es sich allerdings weniger um den Konkurrenzkampf zweier alternativer kommunistischer Richtungen und ebenso wenig um den Machtkampf einzelner Personen. Vielmehr vertraten hier zwei politische Fraktionen unterschiedliche soziale Klassen. Auf der einen Seite stand die Opposition als Vertreterin der Arbeiterklasse und auf der anderen Seite die Fraktion Stalins als Interessenvertretung der Staats- und Parteibürokratie. Deutlich wurde dies in der Theorie des Sozialismus in einem Land. Sie stellte die Bedürfnisse des russischen Staates über die der internationalen Arbeiterbewegung. Dies entsprach den Interessen der Schicht von Bürokraten, die zunehmend das Land dominierten. Sie verlangten Business as usual, ohne außenpolitische Komplikationen durch revolutionäre Abenteuer ihrer kommunistischen Schwesterparteien. Unterstützung erhielt der Stalin-Flügel im Fraktionskampf von einer Gruppe sogenannter rechter Kommunisten um Nikolai Bucharin. Sie drückten die sozialen Interessen der Bauern aus, die mit über 120 von insgesamt 160 Millionen Einwohnern Russlands die größte gesellschaftliche Gruppe darstellten. Nach der Niederlage der Vereinigten Opposition trennte sich diese Fraktion von der Parteiführung um Stalin. Aber da war es zu spät. Auch Bucharin konnte den Aufstieg des Stalinismus nicht mehr verhindern. Die Vereinigte Opposition verlor die Auseinandersetzung, weil die soziale Basis für ihre politischen Ziele nicht mehr existierte. In dem Maße, in dem erstens die Arbeiterklasse im Zuge des Bürgerkriegs dezimiert worden war, zweitens die Macht von den ursprünglich demokratischen Organen der Arbeiterklasse den Sowjets auf die Partei überging und drittens die Hoffnungen auf eine Ausbreitung der Revolution schwanden, verschob sich innerhalb der Partei das Gewicht immer mehr zur Stalin-Fraktion. Die Mehrheit der Parteimitglieder waren mittlerweile Karrieristen, die gerne diesem Kurs folgten. Mit dem Sieg der Stalin-Fraktion war die Parteibürokratie zur im marxischen Sinne neuen herrschenden Klasse in der Sowjetunion aufgestiegen. Sie kontrollierte sowohl die Wirtschaft als auch den Staatsapparat. In den folgenden Jahren entwickelte sich ein Wirtschaftssystem, das der britische Marxist Tony Cliff trefflich als bürokratischen Staatskapitalismus bezeichnet hat. Mit dem ersten Fünfjahresplan von 1928 vollzogen die neuen Herrscher eine ungeheure Industrialisierung des Landes. Stalin selber erläuterte 1931 das Ziel der Wirtschaftspolitik. Wir sind hinter den fortgeschrittenen Ländern um 50 bis 100 Jahre zurückgeblieben. Wir müssen diese Distanz in 10 Jahren durchlaufen. Tatsächlich unternahm die Parteibürokratie alles, um den Prozess, den die industrialisierten Länder Mitteleuropas im 19. Jahrhundert über einen Zeitraum von Jahrzehnten durchlaufen hatten, so schnell wie möglich nachzuholen, mit schrecklichen Folgen für die sowjetische Bevölkerung. Der Schriftsteller Victor Serge meinte wenige Jahre später, bei der Betrachtung der Auswirkungen des ersten Fünfjahresplanes käme man nicht umhin, sich der Seiten des Kapital zu erinnern, auf denen Marx den unerbittlichen Mechanismus der ursprünglichen kapitalistischen Akkumulation beschreibt. Diese ging damals einher mit Landflucht, Armut und Elend. Dasselbe geschah nun in der Sowjetunion. Ende 1929 führte das Regime die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durch. Dieser Prozess zerstörte die landwirtschaftliche Produktion. Eine Hungersnot mit 6 bis 8 Millionen Opfern war 1932-33 die Folge. Millionen Bauern verließen das Land und verdingten sich nun als billige Arbeitskräfte in den Städten im Aufbau der Industrie. Die russischen Städte wuchsen zwischen 1926 und 1939 um 30 Millionen Einwohner. Dass die Industrialisierung vor allem dem Zweck diente, im wirtschaftlichen und militärischen Konkurrenzkampf mit dem Westen zu bestehen, wird noch anhand einer anderen Tatsache deutlich. Während man von einem sozialistischen Staat erwarten sollte, dass die Produktion nach den Bedürfnissen der dort lebenden Menschen ausgerichtet ist, war in der Sowjetunion das Gegenteil der Fall. Die Konsumgüterindustrie wurde vernachlässigt und stattdessen in den 1930er Jahren knapp 80% der Investitionen in die Schwerindustrie gesteckt. Um die Industrialisierung in dem beschriebenen Tempo durchführen zu können, nahm die Parteibürokratie die letzten Errungenschaften der Revolution zurück. Die kollektive Führung der Betriebe wurde abgeschafft und stattdessen Manager eingesetzt. Damit einhergehend verschärfte das Regime die Arbeitsbedingungen. Die Arbeitszeit wurde verlängert und Akkordarbeit nahm drastisch zu. 1930 wurde die Arbeitslosenunterstützung abgeschafft. Außerdem schränkte das Regime die Freizügigkeit der Arbeiter radikal ein. Streiks wurden verboten und Streikende mit der Todesstrafe bedroht. Aber nicht nur Arbeitnehmerrechte wurden in der Zeit des Stalinismus zurückgedrängt, auch viele andere Errungenschaften aus der Revolutionszeit nahm das Regime zurück. Viele Frauenrechte, wie etwa das auf Abtreibung, wurden wieder abgeschafft und Homosexualität unter Strafe gestellt. Nationalismus und Antisemitismus, von den Bolschewiki um Lenin vehement bekämpft, wurden unter Stalin wieder salonfähig. Jeder, der gegen diesen Prozess aufbegehrte, bekam die Repressionen des Staatsapparats zu spüren. Bis zu Stalins Tod im Jahr 1953 landeten über 5 Millionen Menschen in den Gefängnissen und Arbeitslagern des Landes. Um ihre Macht zu festigen, verbannte die Bürokratie jegliche sozialistische Tradition aus der Partei. Sie löschte nahezu die gesamte alte Garde der Bolschewiki physisch aus. Von den Mitgliedern des Politbüros des Jahres 1923 starben nur 3 eines natürlichen Todes. Lenin, Stalin und dessen enger Vertrauter Molotow. Alle anderen wurden ermordet oder sie begangen aus Verzweiflung Selbstmord. Unzählige Kommunisten der ersten Stunde, wie Sinowjew, Kamenjew, Radek oder Bucharin, wurden in den großen Schauprozessen von 1936 bis 38 des Verrats oder der Abtrünnigkeit angeklagt. Und nachdem sie unter Folter absurde Geständnisse abgelegt hatten, zum Tode verurteilt. Insgesamt starben während dieser großen Säuberungen mindestens 500.000 sowjetische Kommunisten. Zu Recht erklärt der Historiker Hermann Weber, dass die stalinische Säuberung zur größten Kommunistenverfolgung aller Zeiten geworden sei. Das, was 1917 so hoffnungsvoll begonnen hatte, entwickelte sich zu einer der schrecklichsten Diktaturen der Menschheitsgeschichte. Es musste nicht zwangsläufig so kommen. Es gab innerhalb der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in den 1920er Jahren Aktivisten, die für einen anderen Weg kämpften. Ihre Aufgabe wurde jedoch erschwert durch die Isolation des Landes, die Folgen des Bürgerkriegs, die Dezimierung der Arbeiterklasse und die Bürokratisierung von Staat und Partei. Letztendlich mussten sie fassungslos mit ansehen, wie der Stalinismus ihr Land in den Abgrund stürzte. Musik Atmosphäre in der Sowjetunion Ende der 30er Jahre nachvollziehen zu können, habe er sich, schreibt der Historiker Karl Schlögl in seinem Buch Terror und Traum, von Michail Bulgakows Roman Der Meister und Margarita inspirieren lassen. Diesem fantastischen Roman gelinge, was den Geschichtswissenschaften weitgehend verwehrt sei, nämlich eine gesellschaftliche Stimmung darzustellen, in der nichts sicher ist, jederzeit alles passieren kann, Menschen plötzlich auftauchen oder verschwinden. In Der Meister und Margarita kommt der Teufel unter dem Namen Woland nach Moskau, gibt sich als Spezialist für schwarze Magie aus, tötet nach Belieben, treibt unzählige Menschen in den Wahnsinn. Aber es ist auch dieser Woland, der mit seinen drei Gehilfen die Titelfiguren, einen Meister genannten Schriftsteller und dessen Geliebte Margarita, aus ihrem Unglück befreit. Für Michail Bulgakow gab es in den 30er Jahren etwas Schlimmeres als den Teufel. Bulgakow konnte zu dieser Zeit nicht mehr veröffentlichen. Sein Roman, heute ein Klassiker der Weltliteratur, erschien erst 26 Jahre nach seinem Tod. Auf fast jeder Seite des Romans ist, obwohl er kaum direkt angesprochen wird, der als große Säuberung bezeichnete Terror der Jahre 1936 bis 38 spürbar. Zahlreiche prominente Bolschewiki wurden in Schauprozessen als angebliche Mitglieder eines trotzkistisch-sinowjetischen terroristischen Zentrums vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Rund 2 Millionen Menschen verhaftet. Mindestens 700.000 von ihnen wurden hingerichtet oder verschwanden in den Arbeitslagern. Obwohl eine umfangreiche historische Forschung über die Ereignisse existiert, sind zu den Ursachen noch viele Fragen offen. In dem Sammelband Verbrechen im Namen der Idee nennt Barry McLaughlin außer Joseph Stalins paranoidem Machtwillen außenpolitische und wirtschaftliche Gründe für den Terror. Doch die entscheidende Frage, weshalb sich so viele Menschen an den Verfolgungen beteiligten, ist damit noch nicht geklärt. Unterstützten sie Stalins Politik aus Angst, ebenfalls verhaftet zu werden? Oder glaubten sie ernsthaft, ehemalige Protagonisten der russischen Revolution wie Grigori Sinowjew, Karl Radek, Nikolai Bucharin hätten einen Putsch in der UdSSR vorbereitet und wollten den Sozialismus in einem Lande beseitigen? Nach dem dritten und letzten Moskauer Prozess ließ Stalin selbst eine offizielle Lehre verbreiten. Die 1938 verfasste Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Bolschewiki, kurzer Lehrgang, hält fest, dass der Kampf gegen den Judas Trotzki gewonnen sei und kündigt an, die kapitalistische Umwelt, die bestrebt ist, die Macht der Sowjetunion zu schwächen und zu untergraben, verstärkt ihre Arbeit zur Organisierung von Mörder-, Schädlings- und Spionenbanden innerhalb der Sowjetunion. Die Sowjetmacht straft mit fester Hand diesen Abschaum der Menschheit und rechnet schonungslos mit ihm ab, als mit den Feinden des Volkes und Verrätern an der Heimat. Alles das scheint aus heutiger Perspektive so unglaublich, wie der Teufelsspuk in Der Meister und Margarita. Zwar analysiert Christoph Jünke in dem Band Nie wieder Kommunismus die Logik des stalinistischen Terrors und fasst den Forschungsstand zum großen Terror zusammen, und seit 2013 erinnert eine Tafel am Karl-Liebknecht-Haus an die deutschen KPD-Mitglieder, die in den 30er Jahren in der UdSSR ermordet wurden. Doch trotz solcher Versuche, die Jahre 1936 bis 38 als Teil der eigenen Geschichte anzuerkennen, haben die Ereignisse für die gegenwärtige radikale Linke in Deutschland kaum Bedeutung, als gehörten sie einer anderen Zeit und einer anderen Welt an. Bini Adamczak interpretiert das fehlende Gedenken als Ausdruck einer Schuldabwehr, die ein linkes Subjekt erschafft, das mit den Fehlern und Verbrechen der historischen Vorgänger in keiner inneren Beziehung steht. In ihrem Buch Gestern Morgen, das die Geschichte des Kommunismus von seinem Ende 1939 her erzählt, bilden die Moskauer Prozesse die letzte Etappe vor dem Hitler-Stalin-Pakt. Wahrscheinlich denken heutzutage mehr Menschen an das Gerichtsverfahren gegen die Mitglieder von Pussy Riot, wenn sie die Bezeichnung Moskauer Prozesse hören, als an die UdSSR unter Stalin. Milo Rau, dessen Film über den Pussy Riot-Prozess im Frühjahr 2014 in Deutschland gezeigt wurde, sagt in dem Begleitbuch, er habe ursprünglich den Prozess von 1937 gegen Bukharin und Jagoda reinszenieren wollen, sei aber davon abgekommen, weil es nur noch sehr wenige Zeitzeugen gebe, die er für seine Form des Reenactment brauche. Während durch Gruppen wie den Berliner Arbeitskreis »Stalin hat uns das Herz gebrochen« die kritische Auseinandersetzung mit den stalinistischen Verfolgungen nach 1945 zum festen Bestandteil linken Geschichtsbewusstseins gehört und mehrere wissenschaftliche Studien erwiesen haben, inwiefern auch die spätere linke Feindschaft gegen den Zionismus in dieser Tradition steht, so gilt das nicht für die große Säuberung von 1936 bis 1938. Dabei lassen sich zwischen den Ereignissen vor und nach 1945 mehrere Ähnlichkeiten entdecken. Erstens richteten sich die Anklagen vor wie nach 1945 gegen ehemalige Parteigrößen. In den Jahren 36 bis 38 wurden Bolschewiki der ersten Stunde, wie Sinowjew, Kamenjew oder Bukharin, der wahnwitzigsten Verbrechen bezichtigt. Der Hauptangeklagte in Abwesenheit war stets Leo Trotzki, der mittlerweile seit Jahren im Exil lebte. 1951 wurde in der Tschechoslowakei Rudolf Slansky angeklagt. Er war kurz zuvor noch Generalsekretär und damit der zweitmächtigste Mann in der tschechoslowakischen Sozialistischen Partei gewesen. Auch Paul Merker, der kurz darauf in der DDR verhaftet wurde, war Mitglied des SED-Politbüros. Bereits in der Weimarer Republik hatte Merker zu den führenden Funktionären in der KPD gehört. Zweitens waren die Prozesse begleitet von einer Verhaftungswelle. Die Jahre 1936 bis 1938 waren nicht die erste sogenannte Säuberung der Partei und der Gesellschaft. Aber in diesen 3 Jahren wurden 85% aller Todesurteile unter Stalins fast 30-jähriger Herrschaft vollstreckt. In der Tschechoslowakei wurden von 1949 bis 1954 rund 55.000 Menschen inhaftiert und 178 Todesurteile vollstreckt. In der DDR wurden parallel zu Merkers Verhaftung mehrere jüdische Gemeinden durchsucht, rund ein Viertel ihrer Mitglieder flohen in den Westen. Die dritte Gemeinsamkeit ist noch nicht ausreichend erforscht, doch es ist unübersehbar, dass sowohl in den Jahren 36 bis 38 als auch in den Jahren nach 1945 unter den prominenten Angeklagten nicht wenige aus jüdischen Familien stammten. Offiziell sollte das keine Rolle spielen. Nach 1945 wies allerdings die Bezeichnung Zionist darauf hin. Arthur London Im Prozess gegen Rudolf Slansky, Anfang der 50er Jahre, einer der Mitangeklagten, der nicht zum Tode verurteilt wurde, erinnerte sich später, dass die Geheimpolizisten, die die Verhöre durchführten, bei jeder erwähnten Person erfahren wollten, ob es sich da nicht um einen Juden handelt. Die Geschickteren unter ihnen fragten, wie hieß er vorher? Hat er nicht im Jahr 45 seinen Namen geändert? Die Polizisten setzten allerdings jedes Mal anstelle der Bezeichnung Jude das Wort Zionist ein. Als Arthur London auf den Bedeutungsunterschied hinwies, bekam er zur Antwort, wir gehören dem Sicherheitsapparat einer Volksdemokratie an. Das Wort Jude ist eine Beschimpfung. Deshalb schreiben wir Zionist. Paul Merker kam zwar nicht aus einer jüdischen Familie, aber gleichzeitig mit ihm wurden mehrere Repräsentanten der jüdischen Gemeinden in der DDR, wie Julius Mayer, verhaftet und verhört. Als Mayer und andere 1953 aus der DDR flohen, berichtete die Zeitung Neues Deutschland, sie seien als zionistische Agenten entlarvt worden. Die jüdische Identität der Angeklagten spielte, so jedenfalls Leo Trotzki, bereits in den Moskauer Schauprozessen der 30er Jahre eine Rolle. In seiner Schrift Thermidor und Antisemitismus berichtete Trotzki 1937 zum Beispiel, dass sein Sohn Sergei Sedow in Moskau verurteilt worden sei, weil er angeblich eine Massenvergiftung der Arbeiter plane. Zu dieser Zeit hätten die sowjetischen Behörden verbreitet, dass der echte Name von Trotzki Bronstein sei. Damit, so Trotzki, wollten sie meine jüdische Herkunft und die halbjüdische Herkunft meines Sohnes herausstellen. Als offizieller Grund für die Moskauer Prozesse galt die Ermordung von Sergei Kirow. Der beliebte Leningrader Parteisekretär war am 1. Dezember 1934 vor seinem Büro in Smolny erschossen worden. Obwohl der Täter, Leonid Nikolajew, noch am Tatort festgenommen wurde und Eifersucht als Motiv angab, hieß es, der Mord sei nur der erste Akt einer ungeheuren Verschwörung. Es folgten drei große Schauprozesse, vom August 1936 bis März 1938, um die angeblichen Hintermänner zu präsentieren. Grigori Sinowjew, in den 20er Jahren Vorsitzender der Kommunistischen Internationale, Lew Kamenjew, ehemaliger Vorsitzender des Moskauer Sowjets, Igor Smirnov, einer der ältesten Bolschewiki, Karl Radek und als der mächtigste Mann im Hintergrund, Leo Trotzki. Menschen, die noch kurz zuvor als Revolutionäre der ersten Stunde verehrt wurden, galten nun als Lakaien und Agenten der deutschen und japanischen Faschisten. Als im dritten und letzten Prozess sogar Genrich Jagoda, ein alter Tschekist, der bis zum September 1936 das Volkskommissariat des Inneren geleitet hatte, auf der Anklagebank saß, war offensichtlich, dass niemand vor der Verfolgung sicher sein konnte. Doch so unglaublich die Anklagen klangen. Die prominenten Angeklagten gestanden und bezichtigten sich selbst der absurdesten Verbrechen. Die meisten von ihnen wurden zum Tod verurteilt, die Urteile sofort vollstreckt. Widerspruch kam vor allem von dem Hauptangeklagten in Abwesenheit, Leo Trotzki. Noch im gleichen Jahr bemühte sich sein ältester Sohn Leo Sedow im französischen Exil, die Anklagepunkte in einem Rotbuch über den Moskauer Prozess akribisch zu widerlegen. Für ihn war der Prozess der Versuch der endgültigen Vernichtung der Opposition, die es seit den 20er Jahren in Russland gegen Stalin gegeben hat. Sedow zeigte, wie in dem Gerichtsverfahren mit Fälschungen gearbeitet wurde, wie widersprüchlich Aussagen waren, und betonte, dass ausgerechnet jüdische Kommunisten vor Gericht als Gestapo-Agenten präsentiert wurden. Wer solle denn glauben, dass ein junger jüdischer Kommunist, der sich Trotzki nennt, die Gestapo um Mitwirkung bei der Ermordung Stalins bittet? Mit einem jüdischen Trotzkisten würden die deutschen Nationalsozialisten doch nicht kooperieren, sondern ihn in ein Konzentrationslager stecken, schrieb Seedorf, der schon 1938 in Paris unter ungeklärten Umständen nach einer Blinddarmoperation starb. In seinem mexikanischen Exil bildete Leo Trotzki eine Kommission, um die Anklagepunkte nach der Art eines rechtsstaatlichen Verfahrens überprüfen zu lassen. Als Verhandlungsleiter gewann er den US-amerikanischen Philosophen John Dewey. Auf die Unterstützung der kommunistischen Parteien konnte Trotzki ebenso wenig bauen wie auf die sozialistische Linke und die Gewerkschaftsinternationale. Selbst jemand wie André Gide, der in diesen Jahren auf Distanz zur kommunistischen Bewegung ging, stand für die Kommission nicht zur Verfügung. Die Kommission kam zu dem wenig überraschenden Schluss, dass auf der Basis des gesamten Beweismaterials die Moskauer Prozesse vom August 36 und vom Januar 37 als falsche Anklage zu bewerten seien. Wir betrachten Leo Trotzki und Leo Seedorf als nicht schuldig. André Gide war 1937 in die Sowjetunion gereist und beschrieb in »Zurück aus Sowjetrussland« seine Enttäuschung. »Von Monat zu Monat verschlimmert sich der Zustand der UdSSR. Weiter und weiter entfernt sie sich von dem, was sie in unserer Hoffnung war, was sie für unsere Hoffnung sein müsste.« Arthur Köstler, der 1931 der KPD beigetreten war, verarbeitete seine Erschütterung in dem Roman Sonnenfinsternis. Die Hauptfigur Nikolas Rubaschow sollte eine Mischung aus Bucharin, Radek und Trotzki sein. Köstler versuchte zu ergründen, warum sich die Angeklagten selbst dann der absurdesten Verbrechen bezichtigten, wenn sie nicht gefoltert worden waren. Ihre Verurteilung erscheint in dem Roman als die logische Konsequenz einer Politik, die sie selber mit geprägt haben. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass man ihr mit einer Lüge oft besser als mit einer Wahrheit dient, schreibt Rubaschow während seiner Haft in sein Tagebuch. Indem sie ihre individuelle Wahrheit den Lügen der Partei unterordneten, dienen sie ein letztes Mal der revolutionären Sache. Doch die Moskauer Schauprozesse riefen nicht nur Entsetzen hervor. Leon Feuchtwanger, der in Romanen wie Erfolg bereits in der Weimarer Republik vor dem Faschismus gewarnt und auf den verbreiteten Antisemitismus hingewiesen hatte, bereiste 1936 die Sowjetunion und verteidigte sogleich in seinem Buch Moskau 1937 die Prozesse. Feuchtwanger hatte dem zweiten Moskauer Prozess, in dessen Mittelpunkt Karl Radek stand, beigewohnt und war von der Schuld der Angeklagten überzeugt. Er war mit dieser Haltung nicht allein. Heinrich Mann hatte ebenfalls an den Moskauer Prozessen nichts auszusetzen. Als er aufgefordert wurde, öffentlich zu protestieren, schrieb Mann in der Karlsbader Zeitung Volkswille: Wenn aber zum Schaden der Revolution Verschwörer auftraten, mussten sie zum Nutzen der Revolution schnell und gründlich verschwinden. Ich bin mehrmals aufgefordert worden, zu protestieren. Ich kann nur Bedauern äußern und vermuten, dass dasselbe Bedauern niemandem, gerade in Moskau, ferngelegen hat. Weder denen, die das Urteil herbeiführten, noch den Gerichteten, die es reumütig hinnahmen. Warum sollte ihre Reue gespielt und unter falschen Versprechungen ihnen auferlegt worden sein? Heinrich Mann blieb bei seiner Haltung. In seiner Autobiografie »Ein Zeitalter wird besichtigt«, die seit 1946 in vielen Sprachen und unzähligen Auflagen erschien, schreibt er: »Die armen Teufel waren selbst Revolutionäre, handelten aber gegen die Revolution, wie sie ist.« Obwohl Feuchtwanger die Sowjetunion verteidigte, bemerkte er auf den Straßen Moskaus eine merkwürdige Stimmung. Allmählich aber ist in der Bevölkerung eine richtige Schädlingspsychose entstanden. Man hat sich angewöhnt, alles, was schief geht, mit Sabotage zu erklären, während sicherlich ein großer Teil der Mängel schlicht und einfach auf Unfähigkeit zurückzuführen ist. Der große Terror fing nicht mit den Moskauer Prozessen an. Und so gewaltig die Auswirkungen auf die sowjetische Gesellschaft waren, so müssen auch die Ursachen auf der Ebene der Gesellschaft gesucht werden. Die Jahre 1936 bis 1938 stellten einen grausamen Höhepunkt dar. Aber wie Orlando Figes in seiner umfangreichen Studie »Die Flüsterer« erinnert, markierten sie nur eine von vielen Repressionswellen. Es sei eine populäre Vorstellung gewesen, dass in Russland der Sozialismus durch reine Willenskraft zu erreichen sei. Figes zitiert einen Studenten, der sagte: »Wir waren davon überzeugt, eine kommunistische Gesellschaft zu schaffen, die durch 5-Jahr-Pläne Wirklichkeit werden würde. Und wir waren zu jedem Opfer bereit.« Die Auseinandersetzung zwischen der stalinischen Fraktion und der Opposition um Trotzki bestand in den 20er Jahren in der Frage, ob in Sowjetrussland der Sozialismus aufgebaut werden könne. Die stalinische Seite setzte sich mit der Auffassung durch, dass die strukturellen Voraussetzungen gegeben seien, um den Sozialismus in einem Lande aufzubauen. »Wir haben alles, was notwendig ist, um die sozialistische Wirtschaft, die vollendete sozialistische Gesellschaft zu errichten.« Der Schluss bedeutet dies, dass die Warenwirtschaft und die kapitalistische Produktionsweise im Kern überwunden seien und der 5-Jahres-Plan den allgemeinen Bedürfnissen entspreche. Etwaige Probleme beim Aufbau des Sozialismus in einem Lande konnten also nicht auf strukturelle Faktoren zurückgeführt werden, sondern dafür mussten innere Feinde, Saboteure und ihre Schädlingsarbeit verantwortlich sein. Richtete sich in den Jahren nach der Revolution die Suche nach Schuldigen gegen Vertreter der alten Ordnung, so konzentrierte sich die Suche nach Saboteuren seit Mitte der 20er Jahre auf den Bereich der Wirtschaft. Ende der 20er Jahre begann die Verfolgung der Kulaken. Die Folge dieser Politik war, dass in den Jahren 1930 bis 1933 zwischen 5 und 8 Millionen Menschen an Hunger oder Krankheiten starben. Wie Figes ausführt, hatte die Bezeichnung Kulak keine klar umrissene Bedeutung. Die Feindschaft gegen sie wurde auch auf die Nachkommen projiziert. Eine Kulakenherkunft galt als Makel. Wer ihn nicht tragen wollte, versuchte die Herkunft zu verbergen. Das Verschweigen der eigenen Familiengeschichte ist das große Thema in »Die Flüsterer«. Sowohl die soziale als auch die nationale Herkunft wurden seit Mitte der 20er Jahre für das Leben in der sowjetischen Gesellschaft immer wichtiger. Das galt nicht zuletzt für die jüdische Minderheit. Es ist schwer zu beurteilen, inwieweit der äußere Druck oder auch der eigene Wunsch, ein neues Leben anzufangen, dafür verantwortlich waren, die ererbte Identität abzulegen. Die Laskins waren typische Vertreter der ersten Generation sowjetischer Juden. Sie identifizierten sich mit dem Internationalismus der Revolution, der die Beseitigung aller nationalen Vorurteile und Ungleichheiten verhieß, schreibt Figes. In einigen jüdischen Familien äußerte sich der Wunsch, sowjetisch zu sein, darin, dass man jede verbleibende Identifizierung mit jüdischer Kultur und Religion unterdrückte. Ein Jude zu sein bedeutete auch, nicht zur Arbeiterklasse zu gehören. Selbst ein Mitglied der KPD wie Otto Heller, der in seinem Buch »Der Untergang des Judentums« 1931 begeistert über die Lage in der Sowjetunion berichtete, musste einräumen, dass Beschlüsse des Zentralkomitees der KPDSU zu dieser Zeit oft von untergeordneten Instanzen gegen Jüdinnen und Juden in einer national gehässigen Weise ausgelegt würden. Dass sich die herrschende Politik und die gesellschaftliche Stimmung gegen die Juden richtete, fiel nur wenigen auf, weil auch andere nationale Minderheiten von Diskriminierungen betroffen waren. Allerdings notierte Walter Benjamin in seinem Moskauer Tagebuch schon 1927, wie sich der Machtkampf zwischen Stalin und Trotzki, Sinowjew und Kamenjew auswirkte. Dann die politischen Informationen. Entfernung der Opposition aus den leitenden Stellen, damit identisch, Entfernung zahlreicher Juden, zumal aus den mittleren Chargen. Antisemitismus in der Ukraine. Es war für die parteikommunistische Linke bereits ein Skandal, dass Trotzki im Exil wiederholt von einem Ende, einem Thermidor der Revolution geschrieben hatte. Doch als er nach den ersten beiden Moskauer Schauprozessen darauf hinwies, dass Stalin die antisemitischen Tendenzen im Land ausgenutzt habe, erhielt er, wie er 1937 schrieb, zahlreiche empörte Zuschriften. Es lag Trotzki fern, von einem linken Antisemitismus zu sprechen. Aber er führt in Thermidor und Antisemitismus aus, inwiefern es sich um einen Antisemitismus nicht nur des alten und althergebrachten, sondern auch des neuen, der sowjetischen Spielart handle. In Wirklichkeit hat das Sowjetregime eine Reihe von neuen Phänomenen hervorgerufen, die es infolge der Armut und des niedrigen Bildungsstands der Bevölkerung möglich machten, von neuem eine antisemitische Atmosphäre zu schaffen. Und sie tatsächlich geschaffen hat. Trotzkis Erklärung war noch insofern der kommunistischen Tradition verhaftet, als er Judenfeindschaft als einen echten Gruppenkonflikt deutete und nach realen Ursachen für die Antipathien suchte. Juden, so Trotzki, stellten in der Sowjetunion einen unverhältnismäßig hohen Anteil in der Bürokratie. Deshalb könnten die stalinschen Behörden den Hass der Bauern und Arbeiter auf die Bürokratie, auf die Juden umlenken. Trotzki verwies allerdings auf eine längere Vorgeschichte. Bereits 10 Jahre zuvor, im Machtkampf um die Nachfolge Lenins, habe Stalin antisemitische Stereotype benutzt, um seine innerparteilichen Gegner zu diskreditieren. Allerdings verschleierte Stalin nach Trotzkis Erinnerungen die Strategie. Öffentlich habe er erklärt, wir kämpfen gegen Trotzki, Sinowjew und Kamenjew nicht, weil sie Juden sind, sondern weil sie die Opposition sind. Diese bewusst doppeldeutigen Worte, so Trotzki, richteten sich nur vordergründig gegen den Antisemitismus. Ihre eigentliche Botschaft war: Vergesst nicht, die Führer der Opposition sind Juden. Trotz Trotzki besaß mehrere Protokolle von Parteiversammlungen, die eine antisemitische Stimmung selbst in der KPdSU belegten. Auf einer Versammlung in Sibirien hatte ein Parteiredner erklärt, Trotzki hat schon vor längerer Zeit begonnen, eine spalterische Politik zu betreiben. Trotzki kann kein Kommunist sein. Seine Nationalität beweist, dass er die Spekulation braucht. Es ist bemerkenswert, dass Trotzkis Erklärungsansatz einen Vorläufer hatte, auch wenn Trotzki diesen vermutlich nicht gekannt hat. Der US-amerikanische Anarchist Alexander Berkman schrieb 1925 in seinem Bericht »Der bolschewistische Mythos« »Der Hass auf die Bourgeoisie wurde auf die Intellektuellen umgelenkt. Die offizielle Propaganda fördert und verstärkt diesen Geist. Sie werden als Feinde des Proletariats, Verräter der Revolution dargestellt, bestenfalls als Spekulanten, wenn nicht als aktive Konterrevolutionäre.« Es handelte sich allerdings um mehr als einen Ausbruch volkstümlicher Ressentiments. Das Feuer wird in Moskau gelegt. Berkman war mit Emma Goldman 1919 aus den USA nach Russland ausgewiesen worden und bis 1922 durch das Land gereist. In ihren Reiseberichten protokollierten sie die Gespräche mit Jüdinnen und Juden über die Gefahr eines neuen Antisemitismus. Berkmans und Goldmans Deutung dieses Phänomens ergab sich aus diesen Gesprächen. Es ist gut vorstellbar, dass Trotzki zu ähnlichen Einschätzungen kam, ohne von Berkman oder Goldman zu wissen. Anderen Intellektuellen wurde das Phänomen erst später bewusst. Aber unterschwellig ahnten sie bereits in den 30er Jahren etwas. Über den Protagonisten von Sonnenfinsternis hat Arthur Köstler im Rückblick geschrieben, dessen zweiter Vorname Salmanowitsch, also Salomonson, mache ihn zum Juden. Aber weder fiel mir das auf, noch hat mich je ein Leser darauf aufmerksam gemacht. Manes Sperber, der sich während der 30er Jahre in seiner Romantrilogie »Wie eine Träne im Ozean« kritisch mit dem Stalinismus auseinandersetzt, schreibt in den 70er Jahren in seinen Lebenserinnerungen, dass er 1932 in Deutschland einen Albtraum von einem Pogrom in einer russischen Stadt hatte. »Eine Frau rief mir ungeduldig zu, ich solle ihr folgen, weglaufen, sonst würde es zu spät sein.« Als Sperber auf eine Gruppe junger Kommunisten wies, die ihn beschützen würden, schrie die Frau, »Komm, Verrückter! Die Komsomolzen machen ja den Pogrom! Die Komsomolzen!« In dieser Zeit, schreibt Sperber, sei »eine unabweisbare Ahnung« in ihm aufgestiegen, dass die Judenfrage auch in der Sowjetunion vielleicht nicht gelöst und der Judenhass nicht besiegt worden sei. Es waren nicht nur Mitglieder der kommunistischen Parteien, die Trotzkis Analysen vehement widersprachen. Auch prominente Juden in den USA teilten nicht Trotzkis Sichtweise. Der bekannte Rabbi Stephen Wise bezeichnete Trotzkis Aussagen über einen unterschwelligen Antisemitismus in den Moskauer Schauprozessen als »feigen Kunstgriff«. In einer US-amerikanischen jüdischen Zeitung hieß es, »Wir pflegten in der Sowjetunion, soweit der Antisemitismus betroffen war, unseren einzigen Lichtblick zu sehen. Es ist unverzeihlich, dass Trotzki gegen Stalin grundlose Beschuldigungen erhebt.« Welche Rolle die von Trotzki beschriebenen Anspielungen in den Anklagen spielen, ist noch ungeklärt. Es wird aber in den meisten wissenschaftlichen Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass unter den genannten Verdächtigen im ersten und zweiten Prozess erstaunlich häufig jüdische Namen waren. Der Historiker Mario Kessler erinnert daran, dass während der Moskauer Prozesse fast alle autonomen Organisationen der jüdischen Minderheit in der Sowjetunion aufgelöst wurden. Unter den Opfern der großen Säuberung befanden sich auch zahlreiche Repräsentanten des 1928 geschaffenen jüdischen autonomen Gebiets in der UdSSR, Birobidzhan. Sie wurden nach Moskau bestellt, verhaftet und exekutiert. Das gleiche Schicksal ereilte auch die führenden jüdischen Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästina. Wie das ehemalige Mitglied der KP Palästina Leopold Trepper in den 70er Jahren schrieb, wurden sämtliche Mitglieder des Zentralkomitees der Palästinensischen Partei liquidiert. Nein, einer hat überlebt, ein einziger, Josef Berger, nach 20-jähriger Odyssee im Gulag. Von den insgesamt 200 bis 300 Mitgliedern der Parteikader sind höchstens 20 davon gekommen. Mario Kessler schließt sich Trotzkis Einschätzung an, dass Judenfeindschaft nicht das zentrale Motiv für den stalinschen Terror war, aber als Mittel diente, um jüdische Kommunisten grundsätzlich zu diskreditieren. Wladislav Hedeler, Herausgeber der Chronik der Moskauer Schauprozesse 1936, 37 und 38, hob den Unterschied zu den Verfolgungen nach 1945 hervor. Während nach dem Zweiten Weltkrieg von den Stalinisten eine jüdische Verschwörung erfunden wurde, waren Juden in den 30er Jahren eine nationale Gruppe unter vielen, die als illoyal gegenüber dem Sozialismus zu gelten hatte. Von der jüngeren Trotzki-Forschung ist zu diesem Thema wenig zu erwarten. So sorgte Robert Service selbst für einen Skandal, weil er in seiner Biografie wie besessen auf Trotzkis jüdische Identität hinweist und schreibt, dass Trotzki auf aufdringliche Weise schlau war, unverblümt in seinen Meinungsäußerungen. Niemand konnte ihn einschüchtern. Bei Trotzki waren diese Charakteristika ausgeprägter als bei den meisten anderen Juden. Zudem dichtet Service Trotzki den jiddischen Namen Leiber an. Der Historiker David North hat die von Service angegebenen Quellen überprüft. In keiner findet sich der angebliche echte Vorname. Der falsche Name gehe vielmehr auf russische Nationalisten zurück, für die Trotzki die Personifikation allen Übels sei. In diesem Streit ist die politische Welt wieder in Ordnung. Der Marxist David North verteidigt Trotzki gegen den antikommunistischen Historiker Robert Service, der, wie North es ausdrückt, offensichtlich an Antisemiten appelliert, für die Trotzkis jüdischer Hintergrund von großer Bedeutung ist. In den Jahren 1936 bis 38, als die sowjetischen Behörden den Namen Bronstein als Stigma verwendeten, waren die Rollen nicht so klar verteilt. ...2012 erschien Alexander Nitzburgs Neuübersetzung von Der Meister und Margarita, die eine politische Relektüre von Bulgakows Roman ermöglicht. Nitzburgs Kommentar verdeutlicht, dass der Meister genannte Schriftsteller sich in einer psychiatrischen Klinik befindet, nachdem er verhaftet wurde. Margarita glaubt, er sei verbannt worden. Nach ihrer gemeinsamen erfolgreichen Flucht heißt es, in einem Moskauer Amtsgebäude war ein ganzes Stockwerk hellwach. Es handelt sich um den damaligen Sitz der Geheimpolizei. In einer Passage, die in früheren Versionen gestrichen war, soll sogar Stalin persönlich gemeint sein, auch wenn er nicht namentlich genannt wird. Von ihm sagt der Teufel, er macht seine Sache ganz und gar richtig. So unvorstellbar die Situation in der damaligen Sowjetunion, So unglaublich die Reaktionen, die der Roman in den 30er Jahren auslöste. Als Bulgakov im engsten Freundeskreis aus dem Manuskript vorlas, hörten aus irgendeinem Grunde alle wie erstarrt zu. Wie Jelena Bulgakova in ihrem Tagebuch notierte. Alles war ihnen unheimlich. Ein Freund wollte sie im Wohnungsflur überzeugen, dass man den Roman auf keinen Fall einreichen dürfe. Das könnte schlimme Folgen haben. Im heutigen Russland ist der Stalinismus auf befremdliche Weise gegenwärtig. Auf Demonstrationen werden Stalin-Porträts hochgehalten. Die Pro-Putin-Fraktion auf der Straße, wie auch westliche Medien, wollen in Putin einen Wiedergänger Stalins sehen. Es ist in der Geschichte grundsätzlich problematisch, von einem Anfang oder einem Ende zu sprechen. Die Moskauer Prozesse lassen sich vielleicht umso besser verstehen, wenn man sie nicht nur als Moment des Niedergangs, sondern als Teil einer Entwicklung betrachtet. In den Jahren 1936 bis 1938 ging zwar etwas mit ungeheurer Gewalt zu Ende, aber es entstand auch etwas. So lassen sich die Moskauer Prozesse als Vorläufer der Verfolgungen nach 1945 verstehen. Zwei Ähnlichkeiten sind unübersehbar. In den 30er Jahren, wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, richtete sich die Säuberung gegen die Revolution und ihre Partei selbst, gegen ehemals führende Personen, und der Terror war vor wie nach 1945 von einer Säuberung der Gesellschaft begleitet. Damit festigte Stalin nicht nur seine Macht, sondern erhielt die Vorstellung aufrecht, dass es für gesellschaftliche Krisen immer konkrete Schuldige gebe. Dabei wurden vor wie nach 1945 ältere Stereotype bemüht. Und es kann nicht überraschen, dass als Verräter und Saboteure wieder jüdische Kommunisten präsentiert wurden. Zwar macht es einen bedeutenden Unterschied, ob das Feindbild Zionismus nach dem Zweiten Weltkrieg zum festen Bestandteil des Marxismus-Leninismus wurde, fixiert in den Lehren aus dem Prozess gegen das Verschwörerzentrum Slansky, oder ob es sich in den 30er Jahren um indirekte Anspielungen handelte. Um zu verstehen, wie sich antisemitische Stereotype im Marxismus-Leninismus festsetzen konnten, muss man sich aber mit dieser Vorgeschichte auseinandersetzen. In den 30er Jahren wurde noch nicht das Bild einer jüdischen Verschwörung entworfen, aber es wurden jüdische Kommunisten beschuldigt, an einer antisowjetischen Verschwörung mitzuwirken. Das Feindbild von den illoyalen Juden musste man nach 1945 nicht erst erfinden. Das antisemitische Potenzial war schon 1936 in der Hetze gegen das trotzkistisch-sinowjetische terroristische Zentrum vorhanden. Als 1917 die Oktoberrevolution in Russland sich vollzog, freuten wir uns unendlich, glaubten zwar nicht, dass alle Blütenträume reifen werden, erwarteten aber, dass die ökonomische Grundlage geschaffen werde, auf der dann ein Sozialismus aufgebaut werde, der im Laufe der Zeit zur Möglichkeit der Entwicklung aller einzelnen Individuen führen wird. Da wir die siegende Führung, die Bolschewiki, kannten, als brutale Jakobiner und Autoritäre, hatten wir von Anfang an die Furcht im Herzen, dass eine Despotie durch die andere abgelöst werde. Da aber während der ersten 3 Jahre die Bolschewiki ständig gegen die Weißen und ihre Alliierten, die Deutschen, Engländer, Franzosen und Japaner zu kämpfen hatten, stellten wir unsere Einwände ganz in den Hintergrund. Uns schien vor allem ihr Sieg über die Weißen wichtig. Noch als ich 1921/22 drei Monate lang in der Sowjetunion war, konnte in mir selbst die volle Kritik gegen die Bolschewiki nicht aufkommen. Ich sympathisierte wohl mit der Arbeiteropposition der Tscheliapnikow und Kollontai, trat auch für sie ein, wandte mich bei meiner Rückkehr an die Zentrale der schweizerischen KP, damit sie dafür eintrete, dass dieser Arbeiteropposition alle Bewegungsfreiheit gegeben werde. Aber da ich sah, wie unendlich schwer der Kampf war, den die kleine Gruppe der Bolschewiki gegen die ganze Welt führte, war meine Kritik gedämpft. Ich hatte damals den Eindruck, dass der Kern der Partei wunderbar sei, dass ihr Despotismus zum Teil begründet sei darin, dass die Masse indolent war. Nur eines fürchtete ich sehr. Ich traf überall in den subalternen bürokratischen Stellen ein Publikum, das derzeit gar nicht würdig war. Auf Schritt und Tritt begegnete man allem, was dem Teufel vom Karren gefallen war. Großtuer, Streber, Unfähige, Schwätzer, die schon in dieser Zeit eine ungeheure Macht hatten. Jeder dieser Parasiten hatte seinen Revolver oder seine Pistole und ein Papier in der Tasche, das ihm alle Rechte über Leben und Tod der gewöhnlichen Bürger zusprach. Ich selber besaß auch so etwas Ähnliches. Und auf der Reise in die Hungergegenden fingerte der Leiter unserer Expedition ständig mit dem Revolver herum, drohte mit ihm, sobald irgendeinem Befehl nicht sofort Folge geleistet wurde. Und bevor wir verreisten, schimpfte uns, die wir ohne Revolver waren, ein höherer Bolschewik aus, und als er uns triumphierend seine vielen Schießinstrumente vorzeigte, merkte man, dass bei ihm die Freude an der Gewalt größer war, als es verstandesmäßig nötig gewesen wäre. All die aus Freude am Herrschen herbeigelaufenen zeigten damals schon den Anfang des Cäsaren-Wahnsinns. Man schluckte diese Erscheinungen, aber recht ungern. Ich bin damals aus Russland abgereist, weil ich mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten konnte. Ich formulierte: Ein Kern von prächtigen Revolutionären opfert sich auf für eine Idee, und eine Unmenge von recht unsympathischen Leuten entwickelt sich zu Profiteuren der Revolution. Ich kam zu dem Schluss, dass möglichst schnell die dem Teufel vom Karren gefallenen Politikanten entfernt und ersetzt werden müssten durch die Menschen der aufbauenden Arbeit. Ich sprach offen aus, dass es jetzt nötig sei, nicht eine dritte Revolution zu machen, bei der doch wieder neue destruktive Autoritäre aufkämen, sondern dass man mehr die Initiative zur Arbeit und zum Aufbau anzuregen habe und dass allmählich eine andere, aufbauende Menschenschicht leitende Minorität der Sowjetunion werden müsse. Das war anfangs 1922. Es schien, dass sogar der Jakobiner Lenin zugunsten der Initiative der Peripherie einlenken wolle. In dieser Phase der Revolution war eine der schönsten Erscheinungen die Zerstörung des ganzen alten ideologischen Gerümpels, der Wille, den alten Bürgerspießermenschen zu Grabe zu legen und für die Realisierung eines neuen Menschen zu kämpfen. Man stürzte die alten Strafgesetze um, baute neue, in denen die Abschaffung der Bestrafung der Homosexualität, der Abtreibung, des Konkubinats, der Sodomie, der Blutschande und so weiter proklamiert wurde, als Ausdruck davon, dass künftig alle Vorurteile beseitigt und nur noch bestraft werden sollte, wer einen anderen schädigte. Die Ehescheidung wurde frei. Es genügte künftig, dass einer der beiden Partner sich scheiden lassen wollte. Er konnte einfach die Scheidung anmelden und damit war sie auch vollzogen. Hatte eine Frau mit mehreren Männern verkehrt und bekam ein Kind, so mussten alle, die in der kritischen Zeit mit ihr verkehrt hatten, Alimente zahlen. Die Frau erhielt die gleichen Rechte in politischer und ökonomischer Beziehung wie der Mann. Jede Frau hatte das Recht, sich eine unerwünschte Schwangerschaft unentgeltlich in einer staatlichen Klinik beseitigen zu lassen. Niemals wurde eine Frau, die eine Schwangerschaftsunterbrechung an sich machen ließ oder machte, bestraft. Ein intensiver Kampf wurde geführt gegen alle religiösen Vorurteile. Auf dem Gebiet der Schule und der Kunst wurde allen modernsten Experimenten die Möglichkeit des Versuchs offengelassen. Es mischten sich in die ökonomisch-politische Revolution all die großen Ideen, die alle Klassen, wenn sie in Gärung geraten, immer und immer wieder vertreten. Man hatte das Gefühl, da werde nicht nur dafür gestritten, dass eine neue Klasse oder Schicht ans Ruder komme, sondern dass man gleichzeitig auch kämpfe für die Emanzipation des Menschengeschlechts. Und wenn man auch vorläufig notgedrungen intolerant und gewalttätig verfahre, so tue man es wider Willen und nur, weil man denke, auf diese Weise am besten seinen hohen menschlichen Idealen Genüge zu tun. Jeder von uns dachte, wenn einmal die größte Not vorbei sei, werde man mit Behagen alle Despotie und alle Diktatur liquidieren und dem freien Menschen, der in freier Solidarität lebt, werde Platz gemacht werden. Gewiss waren die Bolschewiki immer autoritär. Aber noch im Jahre 1922 gab es doch so viel Gedankenfreiheit, dass ein legaler, anarchistisch-syndikalistischer Verlag existierte, in dem die Werke von Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Netlau, James Guillaume, Emma Goldman, Elise Recluse, Landauer, Fabry und von anderen offen erscheinen konnten. Überhaupt war in dieser Zeit noch alles in der lebendigen Entwicklung begriffen. Etwas Unspießerisches, Originelles war neben dem politisch-revolutionären und autoritären in der Revolution vorhanden. Es war auch die Zeit, wo wir mit großer Freude alle aus dem Russischen übersetzte Belletristik verschlangen, in der man von dem neuen Menschen sprach und auch von dem neuen revolutionierten Privatleben. Es war die Zeit, in der sich auch in den außerrussischen kommunistischen Parteien ein frisches Leben kundtat und hier und da jemandem etwas in den Sinn kam, ja sogar offiziell gedruckt wurde, was noch originell war und ins Gebiet gedanklicher Neuproduktion gehörte. Die Abkehr von dieser Phase beginnt mit dem, was man Bolschewisierung der Komintern nannte und was in Europa mit dem Namen von Sinowjew verknüpft ist. Es wurde auf einmal die Disziplin als das Allerhöchste betrachtet und durfte nichts mehr gedacht werden, was nicht das oberste Politbüro vorgedacht hatte. Die Diktatur von Moskau wurde in der Zeit absolut. Es musste in Moskau etwas vor sich gehen, was wir nicht durchschauten, was sich aber im Ausland bemerkbar machte als absolute Diktatur der Kominternleitung über die ausländischen Sektionen. Als Außenstehende konnten wir die ganze interne Entwicklung in Russland umso weniger verstehen, als die Elemente in Russland, die der innerpolitischen Entwicklung sich entgegenstemmten, im Ausland gar nicht zu Worte kamen. Wir wussten die längste Zeit nicht, was der Konflikt Trotzki-Stalin bedeutete. Ich zum Beispiel war etwas verwirrt, wagte aber nicht öffentlich entscheidend Stellung zu nehmen, wenn ich auch innerhalb der Partei gegen die antitrotzkistischen Resolutionen stimmte. Ich schrieb aber etwas ironisch in einem Artikel in der Berliner Aktion, dass Trotzki mir nicht recht zu haben scheine, da er zu sehr Kulturmensch sei. Ohne mir recht bewusst zu sein, hatte ich den Zentralpunkt getroffen, wie wir später sahen. Es waren allerlei kleine Tatsachen, die man in der russischen Belletristik herauslas oder auch in den Tageszeitungen, die einen eine gewisse Änderung ahnen ließen im Geist der russischen Bewegung. Es waren Kleinigkeiten, über die man hinwegsehen konnte, die einen aber merken ließen, dass irgendetwas Philiströses, Spießerhaftes, das in den ersten Zeiten nicht da war, auftauchte. Die westlichen Proleten, auch wenn sie das Gleiche bemerkt hätten, hätten sich in ihrem Durchschnitt, und in der Politik herrscht immer der Durchschnitt, nicht daran gestoßen, sind sie doch selber Spießbürger. Übrigens erkannten wir die Veränderung in Russland am besten an den dort ausgebildeten Propagandisten. Da Moskau fand, im Westen gäbe es keine richtige führende Schicht, holten sie aus jedem Land junge Arbeiter nach Moskau und schickten sie uns nach einiger Zeit umgemodelt wieder heim. Sie brachten uns den Geist des neuen Moskau mit. Ein Geist, der diesen jungen Proleten übrigens sehr zusagte, da er ihr eigener Geist war. Der Geist dessen, der hinauf will, der herrschen will, der alles heruntersetzen will, was nicht er ist und nicht er besitzt. Den Geist des Arrivisten à tout prix erhielten wir von Moskau in Form der Lenin-Schüler und EKI-Vertreter zugeschickt. Die Knaben wussten ihre Ellenbogen zu gebrauchen, ganz gleich wie die junge Generation in Moskau selber. Wie alle uns berichteten, die Russland in den Jahren nach 1923 gründlich angeschaut haben, verstand es die Jugend sehr gut, durch gegenseitige Hilfe hochzukommen. Vielleicht nie war die Streberkameradschaft so wunderbar entwickelt wie im neuen Russland und in der Komintern der ganzen Welt. Aus vielen Einzeltatsachen, die wir der russischen Presse, Zeitungen und Zeitschriften entnahmen, schlossen wir, dass eine Art Plüschsofa-Proletariat, wie wir es nur zu gut aus Europa kennen, im Entstehen begriffen war. Nicht Freude an großen Ideen, sondern an Schurflen, Möbelstücken und Abendkleidern und so weiter charakterisierte dies neue Proletariat, das zudem gar keinen Sinn für Gleichheit untereinander hatte. Ungeniert offen gab es in den Speisesälen vieler Institutionen verschiedene S-Klassen, wie ein Beteiligter etwas pointiert sagte. Die Klasse derer, die Hühner aßen, die Klasse derer, die gesottenes Rindfleisch aßen und derer, welche die Reste beider Klassen aßen. Eine Unmenge kleiner Details ließ uns merken, dass da etwas entstand, was nicht im Programm unseres Sozialismus gestanden hatte. Und wenn Bolschewiki zu uns nach Europa kamen, waren wir erstaunt über ihr Benehmen. Sie traten auf, als wären sie unsere Vorgesetzten und Kommandanten. Und wenn wir Dinge sagten, die ihnen nicht gefielen, so brüllten sie uns an, wie das in kapitalistischen Ländern die Meister in den Fabriken tun. Und wie es die Lenin-Schüler auch taten, die man uns auf den Hals schickte. Es wuchs da etwas, was einem recht sonderbar anmutete. Eine Mischung von Plüschsofa-Sozialisten mit zäsarenwahnsinnigen Unteroffizieren mit schlechten Emporkömmlingseigenschaften. Schon früh merkte man, dass es da eine Schicht von Leuten gab, die kommandierten und viel Freude hatten am Kommandieren. Und eine andere, die nur folgen durfte. Es fiel einem nicht in erster Linie eine starke Differenzierung in europäisch-ökonomischem Sinn auf, vielmehr eine Differenzierung in der Hierarchie des Befehlens und Gehorchens. Es gab wohlhabendere und ganz arme Leute, doch keine ganz Reichen. Aber der, man möchte fast sagen, militärische Gradunterschied im Zivilleben war ausgesprochener als in Europa. Der Unterschied zwischen Herr und Sklave wurde groß. Die Furcht, die der zu gehorchen Habende vor dem Befehlenden hatte, war sehr groß. All das roch man so heraus, konnte man im Westen ablesen aus der Hierarchie in der Komintern, die den Geist des neuen Russland wiedergab. Ob die geistige und moralische Verlumpung russisch oder nur europäisch war, das konnten wir zu Beginn nicht unterscheiden, da wir doch nicht in Russland lebten. Wir wussten nur, dass die, welche im Westen an dieser Verlumpung teilnahmen, von den Russen nicht etwa gemaßregelt, sondern protegiert wurden und avancierten. In der Komintern galt Lug und Trug für erlaubt, nicht nur dem Klassengegner gegenüber, sondern auch gegenüber dem politischen Gegner in den eigenen Reihen. Und es wurden die, welche das nicht billigten, als Kleinbürger verlacht. Man könnte es noch im Sinne von Netzschajew als revolutionär bezeichnen, wenn man im politischen Kampf alle Mittel für gestattet betrachtete. Aber man ging weiter. Jeder Streber fand, es gebe keine moralische Verpflichtung, und wenn er aufsteigen wolle, so seien Lug und Trug gerade so gestattet wie die Wahrheit. Vielleicht sogar revolutionärer. Und man entwöhnte sich der Ehrlichkeit, als wäre sie etwas Unanständiges. Über die ökonomische Lage in Russland erfuhren wir das Widersprechendste. Dass die Erzählungen von offiziellen Reisenden wohl stimmten, darüber waren wir nicht gerade im Zweifel. Aber wir kamen bald zum Schluss, dass es zwei Russland gebe, wie es später, als es 17 Lohnklassen gab, deren 17 gab. Glaubwürdige Optimisten erzählten uns von dem einen Russland, dem es ganz ordentlich ging, und Leute, die lang dort gewesen und Augen hatten, erzählten uns von einem ganz anderen Russland, das uns gerade so glaubwürdig vorkam. Dass Glück und Unglück drüben aber nicht jedem Einzelnen im gleichen Maße zukamen, sondern klassenmäßig im Sinne neuer Klassen verteilt waren, das kam uns erst ganz allmählich zu Bewusstsein. Und von dem Zeitpunkt an hatten wir das neue Russland, den Kern des neuen Russland, erkannt. Es hatte sich eine neue, glücklichere herrschende Schicht und eine weniger glückliche und dienende Schicht herausgebildet. Das war schon an und für sich unangenehm. Dass aber der gute alte Kern der Bolschewiki den Kampf gegen diese neue privilegierte Schicht nicht aufnahm, sondern sie noch deckte, das war das neue Unglück. Und das war für sehr viele leitende Bolschewiki der Fall. Als ich meine Lebenserinnerungen herausgeben wollte und aus einer Anzeige derselben hervorging, dass ich diese neue Schicht und vor allem die sogenannten Apparatschiki angreifen wollte, schrieb mir ein hervorragendes Mitglied des russischen Zentralkomitees einen flehentlichen Brief, bat, es nicht zu tun, und fügte ausdrücklich hinzu: Solange es eine Bourgeoisie gibt, müssen wir den Apparat decken. Die Leute sahen nicht ein, dass dieser bolschewistische Apparat selber wieder eine Art Bourgeoisie war, die sich von der alten nur durch größere Unfähigkeit und noch ärgeres Kommandieren wollen unterschied. Es hatte sich aus dem Proletariat und der Bauernschaft eine Schicht gebildet, die die alten revolutionären Ideen verriet, die das vorhandene Glück monopolisierte. Eine Schicht, die ganz der Schicht entsprach, die nach 1918 in Deutschland ans Ruder kam. Die Schicht, die in der deutschen Regierung Scheidemann, Ebert, Severing, Noske und Braun vertraten. Die Parvenu-Proleten, die Verräter des Sozialismus. Eine Erscheinung, die auch anno 1918 nicht nagelneu war, die sich entwickelt hatte als Durchschnittserscheinung in dem Teil des Proletariats, der in eine gute ökonomische Situation gekommen war. Es war da etwas Prinzipielles. Es waren die gleichen Leute, die, als es ihnen noch schlechter gegangen, die Fahne der Idee des Sozialismus vorangetragen, die für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gestritten, vielleicht sogar geglaubt hatten, sie stritten dafür, und die sich einfach an die Stelle der Bürger setzen wollten, um dann, wie es die Bürger nach ihrem Aufstieg auch getan haben, die Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in den Kot zu werfen. So hatte sich in Russland eine privilegierte, vom Sozialismus abtrünnige Schicht gebildet, eine Schicht von vielleicht 5 Millionen Menschen. Unter ihnen lebten weitere 175 Millionen und durften kaum atmen und nicht viel mehr denken als das zu der Zeit der Zaren gewesen. Wohl konnte jeder in die obere Schicht aufsteigen, aber nur, wenn er vor den neuen Herren kroch und keinen anderen Charakter hatte als den eines Lumpenhundes. Diese neue Schicht ist es, die in Russland herrscht. Den ersten Zusammenstoß zwischen den Revolutionären und den künftigen Spießbürgern kennen wir schlecht. Ich nehme an, es sei der Zusammenstoß zwischen Anarchisten und Bolschewiki gewesen, obwohl hier noch andere Momente eine Rolle gespielt haben werden. Dieser Zusammenstoß ist für uns noch zu wenig geklärt. Den zweiten kennen wir besser. Das ist der Zusammenstoß mit der antibürokratischen Arbeiteropposition der Kolontai und Schliapnikow. Lenin und Trotzki waren sehr energisch gegen diese Opposition vorgegangen. Schon damals kämpften die Bolschewiki mit allen redlichen und unredlichen Mitteln. Und Kolontai sagte zu mir persönlich: Wenn Sie hören, dass man von mir sagt, ich hätte silberne Löffel gestohlen, so wissen Sie, dass man mich politisch vernichten will. Der dritte Zusammenstoß war der mit Trotzki und seinen Anhängern in den Jahren 1924 bis 1929. Damals verstanden wir ihn nicht recht. Heute wissen wir, dass es der Kampf war der trotzkistischen Revolutionäre gegen die Parvenu-Proleten, die genug hatten von der Revolution und sich nur mehr kümmerten um den Aufbau in Russland. Wenn sie den Internationalismus aufgaben, so hieß das: Wir liquidieren unsere revolutionären Ideen. Hätten sie das offen gesagt, so hätten sie die Anhängerschaft des Weltproletariats verloren. Aber es war ihnen aus innen- und außenpolitischen, taktischen Gründen noch daran gelegen. Und deshalb verwirrten sie die ganze Frage. Die Trotzkisten aber wurden einerseits gehindert, zum Weltproletariat zu reden, waren selber in dem Irrtum befangen, dass nicht das Proletariat, sondern die Bürokratie im Begriffe war, den Sozialismus zu verraten. Und doch war eben das Erstere der Fall. Das heißt, der Teil des Proletariates, der ans Ruder gekommen war, verriet den Sozialismus. Und das war etwas viel Prinzipielleres, als die Trotzkisten gemeint hatten, und hatte ganz andere Konsequenzen. Also nicht der Bürokrat, sondern der Proletenparvenu hat die Revolution verraten. Darin liegt etwas gleichsam Gesetzmäßiges. Dieser Prozess wird sich immer wiederholen. Wo eine bestimmte Schicht ans Ruder kommt, verrät sie ihre idealistische, sozialistische Ideologie. Wir würden sagen, der Durchschnittsmensch aller Klassen und Schichten verrät, wenn er ans Ruder kommt, immer seine idealistische Ideologie. Das ist wohl ein unumstößliches Gesetz. In erster Linie will der Neuspießer seine Ruhe haben. Und jeder, der davon redet, dass es nicht gut geht im Land und der etwas ändern will, ist eine persönliche Beleidigung für das Regime und ein Ruhestörer. Er soll die Schnauze halten. Hält er sie nicht, dann ins Loch mit ihm. Deshalb das strengste Verbot zu reden und zu denken. Strenger, als es je in den schwersten Zeiten des Krieges gegen die Weißen war. Dem Volk fällt es nicht leicht, das Maul zu halten, denn es geht ihm nicht wunderbar. Auch wird das Volk nervös, weil es sich die Oblomoverei abgewöhnen muss. Es muss schaffen lernen. Es ist wahr, es ist schwer mit dem undressierten russischen, vorkapitalistischen Menschen, der durch Krieg, Revolution, Bürgerkrieg etwas verlaust worden ist, eine neue ökonomische Gesellschaft aufzubauen. Die Bürokraten suchen es mit Gewalt zu schaffen. Sie wollen durch Dekret und GPU die neue Welt schaffen. Von Anfang an ist das so gewesen. Das verdarb die Besten unter den Herrschenden. Züchtete Cäsarenwahnsinn. Das russische Volk ist sehr passiv, oder dann explodiert es. Ein passives Volk hat auch gern, dass einer es führe. alle Passiven erliegen der Gefahr, Despoten zu züchten. Die Passivität der Russen disponierte sie, anstelle des weißen Zaren einen roten Herrscher zu akzeptieren. Die Disposition des Volkes zum Despotismus erleichterte das Entstehen der roten Diktatur in Russland. Der Despotismus, geboren aus der Notwendigkeit, ein passives Volk zur Produktivität zu erziehen, wurde von den Bürokraten verwendet gegen alle, die der Bürokraten Sattheit bekämpfen wollten, die Denken zur Kritik anregen wollten. Sie benützten den aus rationalen Gründen entstandenen Despotismus, um den Weitergang der Revolution zu verhindern. Er wurde Kampfmittel gegen die Revolutionäre. Die Proklamation von Stalin zum Diktator bedeutete: Schaffen eines Führers gegen die Revolution, also Verschärfung der Diktatur, um die Revolutionäre auszurotten. Unerbittlicher Kampf des Neuspießers gegen den permanenten Revolutionär, wie in allen Revolutionen, sobald sie einer Klasse zur Macht verholfen. Der Spießbürger war auch in noskischer Form in Deutschland und in der mussolinischen Form in Italien brutal. Der Russische hatte sich noch dazu verwildert in langem Bürgerkrieg. Das Menschenleben war so entwertet worden durch Krieg und Bürgerkrieg, dass man es auch in dem neuen Kampf, dem Kampf des Spießers gegen den permanenten Revolutionär, nicht hoch einschätzte. Die allerbesten Bolschewiki kannten nie Rücksichtnahme auf die menschliche Individualität. Aber sie hatten selber eine solche und vergewaltigten die anderen nicht mehr als sich selber. Sie wurden von einer Idee beherrscht, unterdrückten in sich alles, was dieser Idee nicht lebte, und so waren sie auch gegen die anderen. Die russischen Neuspießer aber hatten als einzig Individuelles den Willen, ihren Platz zu behalten, etwas vorzustellen und glücklich zu leben. Wer sie da störte, der wurde erschossen. Die Größe ihrer Brutalität wurde stark mitbestimmt durch die ungeheuren Kompetenzen, die in Bürgerkrieg und Revolution oft ganz minderwertigen Menschen zufielen und die ihnen zu Kopf stiegen. Die alten Bolschewiki waren Erben gewesen, auch des Nihilismus, waren Basarows gewesen, hatten in sich die Bürgervorurteile abgebaut. Die sie beerbten, waren Parvenus, die alle Spießervorurteile und Spießergeschmäcker erst ansehen. Leute, die etwas scheinen wollten, während die echten alten Revolutionäre nichts so scheuten wie den Schein. Sein war ihr Wille. Aller Firlefanz war ihnen eklig. Die Neuspießer in Russland aber erfanden den Scheinbarock in Leben, Kunst, in allem. Sie waren Vorstellungsbegabte, Leute, denen nichts so weh tat, wie wenn sie nicht anerkannt wurden. Das war der neue Mensch, den die Revolution geboren. Der neue Plüschsofaspießer in der Sowjetunion hat die Plüschsofaseele des internationalen Spießertums. Man stelle sich ihn vor als einen Knaben oder Mädchen, dem Arbeiten immer noch nicht leicht geworden ist. Er muss sich sehr vergewaltigen, seine Triebe unterdrücken, wenn er leistungsfähig sein will. Bei schönem Wetter möchte er lieber bummeln als arbeiten und die neue Welt organisieren. Er und auch diejenigen, welche er kommandiert, würden lieber das Leben genießen als organisieren, arbeiten und kommandieren. Der neue russische Mensch soll sehr launisch und nervös sein, und das kann man darauf zurückführen, dass er noch nicht rationalisiert ist. Und er selbst und jedermann verlangt das von ihm. Deshalb ist er böse auf alles, was ablenkt, auf alle Triebe. Wie Frau Oberst Gigax bös ist auf die Liebesgefühle ihrer Dienstmagd, weil sie meint, diese seien daran schuld, dass ihre Dienstmagd ihre Arbeit nicht recht macht, So ist der russische Spießer böse auf den Drang nach Lust bei sich und noch mehr beim Untertan. Er hasst die sinnlichen Ablenkungen. Das ist typisch für den Spießbürger. Er hat einen Antisexualkomplex. Man stellt sich unter dem russischen Revolutionär etwas anderes vor. Man denkt an eine typische Figur, etwa die dritte in der Liebe von Kollontai. Stimmt gar nicht. Wenn sie eine Fortsetzung geschrieben hätte, hätte sie eine vierte Figur gezeichnet, den uns allen bekannten Spießer mit der doppelten Sexualmoral. Eine, die er von sich und den anderen verlangt, und eine, die er lebt. Da er sehr moralisch ist, hat er die Homosexualität, die sein revolutionäres Strafrecht als nicht mehr strafbar ansah, wieder zu strafen angefangen. Auch ist er sehr streng geworden in Bezug auf die Scheidung. Es müssen wieder beide Teile einverstanden sein, wenn geschieden werden soll. Scheidung ist auch Monopol der Wohlhabenderen geworden. Man zahlt eine Art Scheidungsstrafe. Die Schwangerschaftsunterbrechung wird wieder bestraft. Und es gibt nicht einmal mehr eine medizinisch gestattete Schwangerschaftsunterbrechung aus sozialen Gründen. Und die Wissenschaft fängt auch an zu schreiben, dass eine Tuberkulose durch eine Schwangerschaft nicht verschlimmert werde. Man fängt wieder an zu reden von der Heiligkeit der Familie, hat auch den Weihnachtsbaum wieder eingeführt. In einem vielgerühmten Roman von Avdijenko, »Ich liebe dich«, ist der Höhepunkt die Stelle, wo dem Liebhaber das süße Geheimnis der Schwangerschaft mitgeteilt wird. Im Schulbetrieb kehrt man zu den autoritären preußischen Schulmethoden zurück und empfindet sie als fortschrittlich. Die Todesstrafe für Kinder über 12 Jahre wird eingeführt. Weshalb diese Rückbildungen auf kulturellem Gebiet? Die Bolschewiki waren insofern immer Bolschewiki, als ihnen die Freiheit des Individuums verhasst war. Sie brachten für sie kein Verständnis auf. Sie sind Erben des Zarismus, das heißt eines Volkes, das aus langer Gewohnheit der Unfreiheit fast keine Lust hat, selber zu denken und zu handeln. Sie übernahmen es, dieses Volk in die Revolution zu führen. Als dieses Oblomow-Volk explodierte, schlug es alles zusammen, was es an Fesseln gab. Das war die erste Phase der Revolution, in der eine Art Freiheit fürs Individuum ausbrach. Nach der Explosion wurde das Volk, besonders weil die Bolschewiken alle freiheitlich Gesinnten, Anarchisten, Anarchosyndikalisten erschossen, wieder zum passiven Volk, das sich führen und despotisch beherrschen ließ, sich überhaupt nur bewegte, wenn es von den Bolschewisten am Kragen genommen wurde. Sie versuchten nicht, zur Freiheit zu erziehen. Sie verachteten die Freiheit. Gleichzeitig zog zu ihnen hinüber alles, was herrschen, sadistisch sein wollte, was dem Teufel vom Karren fiel. Und nun kam die Phase des Austobens der Herrschlust, sehr stark ökonomisch, selbsterhalterisch bedingt. Den Herrschenden war jede individuelle Regung ein Dorn im Auge, dagegen wehrten sich wenige. Die Feigheit des Menschen und sein Wille, an den Augen der Herrschenden abzulesen, wie man sich verhalten müsse, um heraufzukommen, taten das Ihrige. Damit war die Revolution zu Ende, war eine neue Despotie erschienen. Man freute sich, als Herrschender dem Untertanen zu Leid zu werken. In diesem Stadium befindet sich Russland seit langem. Der Wille zur Lust beim Untertanen ist dem Herrscher ein Dorn im Auge. Wer einmal zu tun gehabt hat mit einem Bolschewiken der späteren Jahre, in dessen Auge es aufflammt bei jedem Wort, das ihm nicht gefällt, der einen anbrüllt bei jedem Satz, der Freiheit atmet, der jedes Mal lügt, wenn er mit der Wahrheit das System nicht verteidigen kann, der kann sich das Leben des Individuums, das sich für seine Freiheit wehrt, in Russland vorstellen. Und wer im Ausland nicht nur diese Bolschewiki, sondern auch die Leute, die in Missionen herkamen, gesehen hat und von ihnen nichts erfahren konnte, als was in den Zeitungen der Bolschewiki steht, außer sie waren mal besoffen und heulten dann über die Last der Lüge und Unfreiheit, die sie bedrückte, wer das gesehen, der kann sich eine ungefähre Vorstellung machen von dem, was aus der Revolution wurde. Und wenn man sich fragt, wie wird das denn ertragen? So muss man daran denken, dass die, welche die Macht haben, Menschen sind, die von zu unterst kamen und sich freuen, dass sie zu oberst sind. Es gibt einen Film, Die letzten Tage von Sankt Petersburg, einen Sowjetfilm. Zum Schluss des Films sucht eine Proletin ihren Mann. Sie sucht und sucht und muss immer höher steigen, ihn zu suchen. Zuletzt findet sie ihn zu oberst auf einem Turm. Von da kann er auf alle herabsehen und alle beherrschen. Dort oben steht er und betrachtet die Welt und seinen Nabel. Wir sind das Salz der Erde. Dass die echten Revolutionäre vor einer solchen Entwicklung erschraken und eine neue Revolution gegen dieses herrschende Geschmeiß anstrebten, ist selbstverständlich. War das nun das, was sie gewollt, was sie angestrebt? Wollten sie die Monopolisierung der Errungenschaften der Revolution durch Stalin, das heißt durch den repräsentativen Typus des emporgekommenen Seminaristen, der die anderen Spießbürger führte und von ihnen Generalvollmacht erhielt, weil er sie in der 100. Potenz darstellte? Als ich 1921-22 in Moskau war, sprach man in der Arbeiteropposition von der dritten Revolution, die nötig sein werde gegen die damals herrschenden Lenin, Trotzki, Sinowjew und so weiter. Die Opposition sagte, die Revolution ist verloren und in die Hände der Bürokraten geraten. Die Arbeiterorganisationen haben keine Macht mehr. Ein neuer Bürokratenstaat ist entstanden. Gegen ihn muss der Arbeiter seine Revolution machen. Das war schon 1921. Noch unter Lenin und Trotzki. Und beide unterdrückten, wenn auch mit etwas weniger grausamen Mitteln, diese Kritik und Kritiker. Stalin und seine Gefolgschaft sind groß geworden dank dem System von Lenin und Trotzki, dank dem autoritären Zentralismus. Weil man die Arbeiteropposition unterdrückt hat, weil man alles mit Macht, Gewalt, Autorität, Tscheka, GPU glaubte durchsetzen zu müssen. Man glaubte nicht an die Notwendigkeit, sich auf die guten Elemente stützen zu müssen. Man wollte einfach alles aufdrängen. Mit wessen Hilfe schien gleichgültig. Man nahm einfach die Leute, die einem gehorchten. Kamen sie aus der Ochrana oder aus der Wrangel-Armee, um die zu bändigen, die Lenin, Trotzki, dem Politbüro nicht gehorchen wollten. Alles wollte man mit Gewalt durchsetzen. Solange man eine Minorität ist und keine Macht zu vergeben hat, mag das gehen, weil dann niemand zu einem kommt, außer er sei überzeugt und wolle sterben für seine Idee. Wenn man aber einen Goldschatz hat, Staatsmacht hat, dann kommt aller Dreck zu einem. Und mit diesem Dreck zusammen haben schon Lenin und Trotzki die wahrhaftigen Revolutionäre zu Paaren getrieben. Lenin und Trotzki haben Stalin, haben die Organisation geschaffen, diejenige Regierungsmethode und Menschen herangezogen, die heute die Revolutionäre erschießen lassen. Ihre Generation hat angefangen, die Disziplin des Idioten höher zu schätzen als das ungenierte Aussprechen der Wahrheit durch einen anständigen Menschen. Sie haben immer mit den Unanständigen die Anständigen geschlagen. Sie wussten es. Sie hielten die Disziplin für die Haupteigenschaft des Revolutionärs und töteten so den fruchtbarsten Menschen, schlossen ihn aus, den intellektuell und moralisch fruchtbaren Menschen. Da sie von dem Wahn besessen waren, sie wüssten die Wahrheit, sie allein, nach Marx würden den Weg zur Emanzipation der Arbeiterklasse kennen, fanden sie, dass alle ihnen zu gehorchen hätten. Da ihnen in der Zeit, da sie keine Macht hatten, nur besondere Individuen gehorchten und nicht der Lump, kam die Falschheit ihres Systems erst zur ganzen Auswirkung, als sie an die Macht gekommen waren und nun alle zu ihnen kamen, die durch ihren Kadavergehorsam zu etwas kommen wollten. Sie haben die heutige Bürokratie geschaffen, die miserable Qualität dieser Bürokratie und ihres Anhangs. Sie haben durch Schaffung dieses Apparates die Weiterentwicklung der Revolution verhindert. Sie schufen den Apparat, der die alten Bolschewiki erschossen hat. Trotzki schuf den Apparat, der ihn aus Russland verbannte. 20 Jahre lang haben die Bolschewiki daran gearbeitet, den Apparat zu schaffen, der sie schließlich zugrunde richtete. Wenn dieser Apparat nicht alle tötet, die davon zu berichten wissen, was schon möglich ist, wird der letzte Bolschewik die Tragödie des Irrtums der Bolschewiki erzählen. Wie Lenin die Revolution, die er geschaffen, zugrunde richtete. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute der 4. Teil unserer Geschichtsstunden zum Thema 100 Jahre 1917. Was wurde aus der Oktoberrevolution? In der letzten Dreiviertelstunde haben wir einen Beitrag von Fritz Brubacher gehört. Ein Arbeiterarzt aus der Schweiz, der 1944 seine Memoiren geschrieben hat und aus diesen ein Kapitel nicht der Bürokrat, sondern der Proletenparvenu hat die Revolution verraten. Brubacher hat offenbar Stalinismus und Konterrevolution schon im Bolschewismus der 20er Jahre angelegt gesehen. Der zweite und mittlere Beitrag ging ungefähr 40 Minuten und war von Olaf Kistenmacher zum Teufel mit Stalin. Hier ging es über die Moskauer Prozesse von 1936 bis 1938, den großen Terror und den Antisemitismus in der Sowjetunion. Von Olaf Kistenmacher 2014. Und in der ersten halben Stunde hatten wir einen Beitrag von Boris Marlow und Jan Maas. Oktoberrevolution 1917, großer Aufbruch und tiefer Fall. ...2007 haben sie also über den Niedergang der russischen Revolution geschrieben. Das war Sachzwang FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.